In diesem ungeheuren Krieg, der noch nicht beendet ist und sich immer wiederholen kann, befanden sich einige auf der Seite derjenigen, die ihnen ihres Wesens wegen zustand. Die anderen sind die weißen Verräter, die ihre Seele und ihr Schicksal verraten haben. Von diesen ist schon nichts mehr geblieben, sie sind zur Auflösung ihrer physischen und geistigen Träger verurteilt. Die Engländer haben eine überlieferte Sitte. Diejenigen, die sie als Verräter ansehen, lösen sie in ungelöschtem Kalk auf, nachdem sie erschossen worden sind. So haben sie es mit John Amery, ein Anhänger Hitlers und Sohn eines britischen Ministers, gemacht. Doch den Verrätern ihrer Wesenheiten, ihres physischen und geistigen Blutes, werden ihre Astralträger von den Mächten der anderen Seite aufgelöst werden. Und nichts wird von ihnen übrig bleiben, nicht ein Funken im Gedächtnis des Lichtes. O Herr, gib uns einen großen Krieg, um mit allen kleinen Kriegen aufzuräumen. Brief eines Unbekannten in Indien. Ja, denn nur in ihm wird es uns möglich sein, unser Leben zu retten und die Unsterblichkeit auf einmal zu erlangen. Nur dank Hitler war dieser Krieg möglich, mit allen kleineren Gewesenen und Kommenden aufräumend. Denn nur er konnte ihm die erforderliche Ausdehnung geben. Mit dem Angriff auf Russland hatte er alle Höhen aufgehoben, bis er die höchsten Tonarten der Seele erreicht hatte, in denen nur er und einige wenige sich halten konnten. Auch die mythischen Juden sind dazu in der Lage. Wenn Hitler den Krieg materiell gewonnen hätte, wäre dies nur ein Krieg mehr gewesen. Was wäre dann mit der Zeit aus den erhabenen Idealen geworden? Was hätten wir für die Auferstehung des Mythos getan? Indem Hitler den Krieg verlor, hat er ihn in Wirklichkeit gewonnen, denn mit seinem Opfer, mit seinem Beispiel, hat er das Ideal unversehrt erhalten. Hitler brauchte nicht mehr zu tun als das, was er tat. Zum ersten Male in der Geschichte der Welt den mythischen, kosmischen Feind, die Verkörperung des Bösen auf Erden zu entlarven, den internationalen Juden. Dieses kann nicht durch Menschliche geändert werden, denn es ist nicht Sache der Menschen, sondern der hyperboreischen Götter. Nichts werden sie erreichen mit der planetarischen Fälschung eines nicht stattgefundenen Völkermordes. Bisher haben sie nichts erreicht, denn der Mythos, der Avatar, geht einen unerschütterlichen Weg. Er arbeitet von anderen Dimensionen aus. Dieses Thema ist in meinem Buch »Das goldene Band – esoterischer Hitlerismus« erklärt worden. Es ist nicht erforderlich, hier darauf zurückzukommen. Es genügt zu wiederholen, was ich in »Weder über See noch über Land« gesagt habe. Ich verdanke dem Krieg so viel, so dass ich nichts anderes als nur ein Krieger sein kann. Denn es war nicht nur ein Krieg mit der Feder des Schriftstellers, an dem ich teilzuhaben wünschte. In diesem so weit entfernten Land hat man anfangs nichts anderes tun können. Es war eine tatsächliche Hilfe, die Deutschland auch brauchte. Es gab hier aber auch Hunderte von jungen Nazis, die an die Front strebten. Die deutsche Botschaft hat es aber in jener Zeit als nicht für notwendig erachtet. Als es unmöglich geworden war, das neue Zeitalter weiter zu veröffentlichen, wollte ich auch in den Krieg ziehen. Ich teilte dies meinen deutschen Kameraden in der Botschaft mit und versuchte von ihnen Hilfe zu bekommen, um reisen zu können. Es war kurz vor dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Deutschland. Hier muss ich berichten, in welche Falle mich meine Freunde gehen ließen. Sie erklärten mir, dass der Entscheid darüber in Buenos Aires beim Botschaftsrat der deutschen Botschaft von Pochhammer liege. Ich reiste nach Buenos Aires, wo ich von den argentinischen Kameraden jener Jahre empfangen wurde, von Osés, dem Direktor der Zeitung El Pampero, Ferrando von der Firma Lutz Ferrando und andere vornehme Leute aus Entre Rios. Ich ging zu Herrn von Pochhammer in die deutsche Botschaft, der mich erwartete. Die Weisung, die man mir gegeben hatte, lautete, ihm zu sagen, dass ich ihn in Chile kennengelernt hatte, wo er als Diplomat auch tätig gewesen war. Natürlich habe ich ihn nicht gekannt, doch man versicherte mir, dass dies die Losung sei, weil von Pochhammer ein sehr schlechtes Gedächtnis habe. So tat ich also mit dem Ergebnis, dass dieser Satz wirklich die Losung war, um mir alle Türen zu verschließen, denn von Pochhammer hatte ein Elefantengedächtnis und wusste, dass wir uns vorher nie gesehen hatten. Ich glaube, dass meine Freunde dies mit Absicht getan hatten, um mich zu retten, weil sie auch wussten, dass der Krieg schon verloren war und wollten, dass ich am Leben bleiben sollte. Ich wollte in den Krieg ziehen, obwohl ich jung verheiratet war und meine Frau unser erstes Kind erwartete. Sie war nie ganz gesund und wäre sicherlich in Berlin jener Jahre der Katastrophen gestorben. Doch sie folgte mir blindlings überall hin, ohne Rücksicht auf ihre Sicherheit. Außerordentliche Frau, großartige Mutter. Hier muss ich ihr meine Bewunderung aussprechen, denn damals verehrte sie auch unseren Führer. Sie hat mit uns Kameraden alles miterlebt, bei den Niederlagen gelitten und sich über die Siege gefreut. 10 Jahre später habe ich von Pochhammer in Bombay wieder getroffen als Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland. Zweifellos ist er degradiert worden. Wir haben über nichts Besonderes gesprochen, doch ich bin sicher, dass er sich mit seinem schlechten Gedächtnis noch an alles genau erinnerte.